Kundgabe 2367. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.06.1942. Kraft des Glaubens in kommender Zeit. Die Kraft des Glaubens wird offenbar werden in einer Weise, die selbst die ablehnendsten Menschen stutzig machen wird. Es wird der gläubige Mensch das lebendige Zeugnis sein für die Wahrheit dessen, was er vertritt. Denn er wird Dinge vollbringen, die den Naturgesetzen zuwiderlaufen. Er wird unter dem Anruf Jesu Christi sich die Kraft dessen aneignen, und es wirket nun der Herr selbst durch ihn. Denn es wird der Mensch in Lagen kommen, wo nur der starke Glaube an Gott ihn aufrecht erhält, und diesen Glauben lässt Gott nicht zu Schanden werden. Und also können die Gläubigen unverzagt der kommenden Zeit entgegensehen. Sie werden trotz aller Drangsale im Schutz des Allerhöchsten stehen, und wo irdische Maßnahmen unerträglich erscheinen, geht ihnen die Kraft zu, ihrer Herr zu werden. Und auch diese Zeit ist vorgesehen seit Ewigkeit. Es soll die Menschheit erkennen, dass Gott mit denen ist, die zu ihm stehen. Sie soll die Wahrheit des göttlichen Wortes erkennen und sich überzeugen können, was die Kraft des Glaubens vermag. Es wird der gläubige Mensch eine Waffe haben, gegen welche der Gegner machtlos sein wird. Denn selbst die Kräfte der Natur werden seinem Willen untertan sein, so wie er diese benötigt zu seinem Schutz oder als Beweisführung der Wahrhaftigkeit des göttlichen Wortes. Und er wird das Böse zu bannen vermögen, so es ihm Schaden zufügen will. Er wird sichtbar im Schutze Gottes stehen, wenngleich seine irdische Vernichtung vorgesehen ist. Und auch diese Zeit ist angekündigt in Wort und Schrift. Denn Gott sah die Zeit voraus und die Notwendigkeit seines offensichtlichen Wirkens durch Menschen. Und also nützet er, die ihm treu ergeben sind, und stattet sie mit großer Kraft aus, auf dass sich seine Verheißung erfüllet: Ihr werdet noch größere Dinge tun. Und was ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Und die Not wird einen starken Glauben zeitigen, denn die Anhänger Jesu werden in arge Bedrängnis kommen. Und das Wort Gottes wird ihnen der einzige Trost und Kraftspender sein. Und aus ihm werden sie schöpfen, und merklich wird die Kraft auf sie überströmen. Unverzagt und zuversichtlich nehmen sie alles entgegen, immer der Hilfe Gottes gewärtig, die durch sein Wort ihnen zugesichert ist. Und also hat das Wort Leben. Es bewahrheitet sich, weil es zum Leben erweckt wird, weil die Menschen genau nach ihm leben und also auch die Verheißungen an ihnen sich erfüllen müssen, wie es verkündet ist zuvor. Und wer diesen tiefen Glauben sein eigen nennt, an dem zerschellt die irdische Macht. Denn er hält ihr immer die Macht Gottes entgegen und ist furchtlos und der Hilfe Gottes sicher. Und also wird er unverwundbar sein von jener, solange er ein Streiter Gottes ist. Amen.